wir schon im Toben der Schlacht. Und zum Rasten blieb keine Zeit. Tage und Nächte stand nie der Motor. Wir stürmten und schlugen uns, kämpften uns vor. Mit den Panzerkameraden treu vereint. Immer die Ersten am Feind. Panzergrenadiere, vorwärts zum Siegel voran. Panzergrenadiere, vorwärts, wir greifen an. Wie einst im Osten und im Westen und im heißen Wüstensand. Wird jeder Feind gestellt, bis die letzte Festung fällt und im Sturm drauf und dran überrannt. Von Panzergrenadieren, Panzergrenadieren überrannt. Von Panzergrenadieren, Panzergrenadieren überrannt. Eisige Kälte, Regen und Eis halten uns nicht mehr auf. Auf die Sonne, erbarmungslos heiß, ja, das nehmen wir gerne in Kauf. Es türmen die Feinde in kopfloser Flucht, entscheidend geschlagen mit eiserner Wucht. Mit den Panzerkameraden treu vereint, jagen wir rastlos den Feind. Panzergrenadiere, vorwärts zum Siegel voran. Panzergrenadiere, vorwärts, wir greifen an. Wie einst im Osten und im Westen und im heißen Wüstensand. Wird jeder Feind gestellt, bis die letzte Festung fällt und im Sturm drauf und dran überrannt. Von Panzergrenadieren, Panzergrenadieren überrannt. Von Panzergrenadieren, Panzergrenadieren überrannt. Mein treuer Smadel, eins merke dir, kehr ich einst nicht mehr heim. Denke an deinen Panzergrenadier, denn du darfst der Stolz auf ihn sein. Immer leicht, doch anders wird